geglückt. Spüren stark die wilde, heiße deutsche Stimme uns im Blut. Brennt in uns das Herz voll Not, brennt der Ruf in alle Ferne, flammt ein einziges Gebot. Sonn, wenn Feuer, Not, wenn Feuer, Herr, sei du und Zeit der Wende. Über groß und ungeheuer zwingt es Hände nun in Hände. Feuer, Not, wenn Feuer, Herr, sei du und Zeit der Wende.